Ulysses. Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 7. Aiolos. Im Herzen der hibernischen Metropole. Sandymount Green! Vor der Nelson-Säule verlangsamten die Trambahnen ihre Geschwindigkeit, liefen auf Weiche, legten die Stromnehmerstange um und setzten sich wieder in Bewegung nach Black Rock, Kingstown und Dalkey, Clonskey, Rathgar und Terenur, Palmerston Park und Upper Rathmines, Rathmines, Ringsend und Sandy Mount Tower. Rathgar! Heisere Inspektor der Dublin United Tramway Company rief laut die Stationen ab. Rechts und links parallel fuhren klirrend klingelnd ein Doppeldecker und ein Einfachdeck aus ihren Schienenköpfen, schwenkten auf die Linie stadtauswärts ein, glitten parallel dahin. Abfahrt Palmerston Park! Der Träger der Krone. Unter der Säulenhalle des Hauptpostamts schrien Schuhputzer und Wichsen. In der North Princess Street geparkt, auf den Seiten die königlichen Initialen E.R. Edward Rex, nahmen seiner Majestät kaminrote Postwagen, laut zugeschleuderte Säcke voller Briefe, Postkarten, Briefkarten, Päckchen, versichert und frankiert, zur Beförderung im Stadtgebiet in die Provinz nach England und Übersee auf. Herren von der Presse. Plump gestiefelte Fuhrleute rollten dumpf dröhnende Fässer aus den Princess Stores und bumsten sie auf die Brauereifuhrwagen. Auf den Brauereifuhrwagen bumsten dumpf dröhnende Fässer, welche von plump gestiefelten Fuhrleuten aus den Princess Stores hinaufgerollt worden waren. Ah, da haben wir es ja, Herr Blum. Sagte Red Murray. Alexander Keys. Schneiden Sie es mir doch rasch aus, ja? Sagte Mr. Bloom. Dann bringe ich es gleich beim Telegraph vorbei. Die Tür von Rutledges Büro knirschte erneut. Davy Stevens, winzig in einem großen Cape-Mantel, einen kleinen Filzhut krönend auf den Löckchen, trat mit einer Rolle Papieren unter dem Cape heraus. Ein Kurier des Königs. Red Murrays lange Schere trennte die Anzeige in 4 sauberen Schnitten aus der Zeitung. Schere und Kleister. Ich gehe noch rasch durch die Druckerei. Mr. Bloom, das ausgeschnittene Viereck an sich nehmend. Und natürlich, wenn er noch extra einen Artikel will. Red Murray ernst, einen Bleistift hinter dem Ohr. Dann können wir das machen. Ist recht, sagte Mr. Bloom mit einem Nicken. Ich werde es ihm schon beibringen. Wir... William Braden, Esquire, aus Oaklands Sandymount. Red Murray berührte Mr. Blooms Arm mit der Schere. Braden. Mr. Bloom drehte sich um und sah, wie der livrierte Portier seine Mütze mit dem Schriftband lüftete, als eine stattliche Gestalt zwischen den Anschlagbrettern von Weekly Freeman and National Press und Freeman's Journal und National Press eintrat. Dumpf dröhnende Guinness-Fässer. Sie begab sich stattlich die Treppe hinauf, gelenkt von einem Regenschirm, ein feierliches, bartumrahmtes Gesicht. Der schwarze Feintuchrücken stieg Stufe um Stufe höher. Rücken. Der hat sein ganzes Gehirn im Nacken sitzen, sagt Simon Daedalus. Richtige Wülste aus Fleisch da hinten auf ihm drauf. Speckfaltiger Nacken. Speck, Nacken, Speck, Nacken. Also dem Gesicht nach. Sieht er doch aus wie unser Erlöser, finden Sie nicht? Die Tür von Rutledges Büro flüsterte. Also die bauen doch immer die eine Tür gegenüber der anderen, damit der Wind heraus, herein. Unser Erlöser, bartumrahmtes, ovales Gesicht, redend in der Dämmerung. Maria, Martha, gelenkt von einem Regenschirmdegen, nach vorn ins Rampenlicht. Mario der Tenor. Oder wie Mario? Ja, stimmte Red Murray bei. Aber von Mario hieß es ja auch, er wäre unserem Erlöser wie aus dem Gesicht geschnitten. Jesus Mario mit geruschten Wangen, Wams und Spindelbein, die Hand auf dem Herzen, in Martha, komm du Verlorene, komm du Teure. Der Krummstab und die Feder. Seine Gnaden haben heute früh schon zweimal angerufen, sagte Red Murray würdevoll. Sie sahen die Knie, die Beine, die Stiefel verschwinden. Nacken. Freeman! Ein Telegrammbote platzte herein, warf einen Umschlag auf den Tresen und sauste wieder davon, ab wie die Post, mit einem einzigen Wort: Freeman. Mr. Bloom sagte langsam: Nun ja. Er ist ja auch einer von unseren Erlösern. Ein mildes Lächeln begleitete ihn, als er die Tresenklappe hob, als er durch die Seitentür eintrat und über die warme, dunkle Treppe schritt, über den Flur, entlang an den nun widerhallenden Brettern. Ob er uns aber auch vom Übel der gesunkenen Auflage erlöst? Stampfen, stampfen. Er stieß die gläserne Schwingtür auf und trat ein, über verstreutes Packpapier schreitend. Stampfen, stampfen. Durch eine Gasse rasselnder Trommeln bahnte er sich seinen Weg zu Nanettis Korrekturenkabinett. Stampfen, stampfen, stampfen, stampfen. Stampfen, stampfen. Mit aufrichtigem Bedauern vermelden wir das Hinscheiden eines hochgeachteten Dubliner Bürgers. Heinz, ebenfalls hier. Hat wahrscheinlich was über die Beerdigung geschrieben. Stampfender Stampf. Heute Morgen wurden die sterblichen Reste von Mr. Patrick Dignam. Maschinen. Malen meinen Menschen in 1000 Stücke, wenn sie ihn einmal erwischt haben. Beherrschen die Welt heutzutage. Das tun seine Maschinerien ja auch. Feste drauf los, malen trefflich fein. Wie diese hier, wenn man sie nicht mehr in der Hand hat. Alles zergärend. Arbeiten weg, reißen weg. Ja, und die alte graue Ratte vorhin, die sich zerriss, um reinzukommen. Wie ein großes Tagesorgan entsteht. Mr. Bloom blieb hinter dem schmächtigen Körper des Faktors stehen, eine glänzende Glatze bewundernd. Komisch, seine wirkliche Heimat hat er nie gesehen. Irland, mein Vaterland. Abgeordneter für College Green. Hat bis zur Bewusstlosigkeit für die Werktätigen getrommelt, also alles, was recht ist. Aber es sind die Anzeigen und Lokalnotizen, die ein Wochenblatt verkaufen, nicht die abgestandenen Nachrichten im offiziellen Teil. Queen Anne ist tot. Amtlich verkündet im Jahre 1000 und. Landsitz im Stadtbezirk Rosenallis, Baronie Tinnekinch. Für alle berechtigten Interessenten satzungsgemäß Liste mit statistischen Angaben über Export von Maultieren und spanischen Pferden aus Berliner. Aus dem Reiche der Natur, die Witzseite, Phil Blakes allwöchentliche Geschichte von Pat und Bull, Onkel Tobys Seite für unsere Kleinen und der Briefkasten für die Dösköppe vom Lande. Sehr geehrter Herr Redakteur, wissen Sie ein gutes Mittel gegen Blähungen? Den Teil würde ich sogar ganz gerne machen. Man lernt eine Menge, wenn man andere belehrt. Personalnachrichten AIB, alles in Bildern. Wohlgestaltete Badende an goldenem Strand, der größte Ballon der Welt. Schwestern feiern Doppelhochzeit. Zwei Bräutigame einander herzlich anlachend. Cuprani auch. Drucker. Irischer als die Iren. Die Maschinen rasselten im Dreivierteltakt. Stampf, stampf, stampf, stampf, stampf, stampf. Also wenn der dann nun plötzlich gelähmt würde und keiner wüsste, wie man die Dinger stoppt, dann würden die immer so weiter rasseln. Weiter drucken und immer weiter. Vor und zurück, vor und zurück. Würden die ganze Geschichte total vermasseln. Brauchen einen kühlen Kopf über sich. Gut, Herr Stadtrat, sagte Heinz. Nehmen Sie es also in die Abendausgabe. Bald wird er ihn Herr Oberbürgermeister nennen. Long John unterstützt ihn, heißt es. Der Faktor kritzelte ohne zu antworten eilig auf eine Ecke des Blattes und winkte einem Setzer. Schweigend reichte er ihm das Blatt über die schmutzige Glastrennwand. Schön, danke. Heinz wandte sich zum Gehen. Mr. Bloom trat ihm in den Weg. Wenn Sie noch abkassieren wollen, der Kassierer geht gerade zum Lunch. Heinz mit dem Daumen nach hinten zeigend. Haben Sie schon? Sagte Mr. Bloom. Beeilen Sie sich nur, dann erwischen Sie ihn noch. Danke, alter Freund. Ich will ihn auch anpumpen. Heinz eilte voll Eifer zum Freeman's Journal hinüber. 3 Schilling habe ich ihm im Mahers geliehen. 3 Wochen. 3. Andeutung. Wir sehen den Annoncen-Akquisiteur bei der Arbeit. Entschuldigen Sie, Herr Stadtrat, die Anzeige hier. Sehen Sie, Kies. Sie erinnern sich wohl? Mr. Bloom legte seinen Ausschnitt auf Mr. Nannettis Tisch. Mr. Nannetti betrachtete den Ausschnitt ein Weilchen und nickte. Er möchte sie für Juli drin haben. Hört mich gar nicht. Nennen. Eiserne Nerven. Der Faktor bewegte seinen Stift darauf zu. Warten Sie, er will eine Änderung. Kies, verstehen Sie? Schlüssel. Er will 2 Schlüssel oben drüber. Also einen Höllenkrach machen die hier. Vielleicht begreift er, was ich... Der Faktor drehte sich herum, um geduldig zuzuhören, lüftete einen Ellbogen und begann sich langsam in der Achselhöhle seiner Alpaka-Jacke zu kratzen. Etwa so, sagte Mr. Bloom, die Zeigefinger an der Spitze kreuzend. Lass ihn das erstmal verarbeiten. Mr. Bloom blickte seitlich auf von dem Kreuz, das er gemacht hatte, und sah des Faktors blassgelbes Gesicht. Also der hat doch bestimmt eine leichte Gelbsucht. Und dahinter die gehorsamen Walzen, die gewaltige Papierrollen einfütterten. Ramsch, Ramsch. Ganze Meilenlängen werden da abgehaspelt. Was wird später draus? Ach, Einwickelpapier für Fleisch, Pakete, alles Mögliche. 1001 Verwendung. Indem er seine Worte geschickt in die Pausen des Ramschens schlüpfen ließ, zeichnete er rasch auf das narbige Holzwerk. Kies, Haus der Schlüssel. Etwa so, sehen Sie? 2 gekreuzte Schlüssel hier, dann ein Kreis, dann hier den Namen Alexander Kies. Tee, Wein, Spirituosen und so weiter. Ihn lieber nicht sein eigenes Handwerk lehren. Sie wissen ja selber am besten, Herr Stadtrat, wie er es haben will. Rund um die Spitze, hier, dann in spationiertem Satz, Haus der Schlüssel. Verstehen Sie? Das ist doch eine gute Idee, finden Sie nicht auch? Nannetti, der Faktor, verlagerte seine kratzende Hand zu den unteren Rippen und kratzte dort gemächlich weiter. Die Idee, sagte Mr. Bloom, ist das Haus der Schlüssel. Sie wissen doch, Herr Stadtrat, das Man-Parlament. Anspielung auf die Home Rule. Touristen, verstehen Sie, von der Insel Man. Ist ein Blickfang, verstehen Sie. Lässt sich das machen? Ich könnte ihn vielleicht ja mal fragen, wie man dieses Volio ausspricht. Aber wenn er es dann nicht weiß, habe ich ihn in Verlegenheit gebracht. Lieber nicht. Können wir machen. Haben Sie die Vorlage? Die kann ich beschaffen. Stand in einer Kilkenny-Zeitung. Er hat da ebenfalls ein Geschäft. Ich laufe rasch mal rüber und frage ihn. Schön, das machen Sie also. Und vielleicht noch einen kleinen Schritt dazu, der darauf aufmerksam macht? Sie wissen schon das Übliche. Erstklassiger Konzern mit Unternehmen mit Konzession, lang gefühltes Bedürfnis und so weiter. Sehen Sie aber zu, dass er auf 3 Monate erneuert. Ein Setzer brachte ihm einen schlappen Bürstenabzug. Er begann ihn schweigend zu korrigieren. Mr. Bloom stand dabei, lauschte dem lauten Pochen der Kurbeln und sah den schweigenden Setzern zu an ihren Kästen. Orthografisches. Muss seiner Rechtschreibung absolut sicher sein. Korrekturfieber. Martin Cunningham hat ganz vergessen, uns seine orthografische Scherzaufgabe zu stellen heute Morgen. Es ist greulich, EU, zu sehen, mit welcher Beispielo, Doppel-L, sind liederlich, jawohl, IE-Lichkeit, ein Selbststen, ein SD nur, oder? Die Gehändler, die Symmetrie 2er geschälter Birnen unter einer zementierten Kirch-HH-Hofsmauer mustert. Schöner Quatsch, was? Zementiert steht natürlich bloß wegen Symmetrie mit drin. Ich hätte sagen können, als er sich seinen Deckel wieder aufklappte, besten Dank. Ich hätte irgendwas sagen sollen über einen alten Hut oder so. Nein, ich hätte sagen können, sieht so gut wie neu aus jetzt. und mich dann an seiner Visage weiden. Flip. Flip. Aus dem untersten Deck der ersten Maschine Rass flippte der Ausleger mit dem ersten Schub lagenweise gefalteten Papiers. Flip. Flip. Fast menschlich. Die Art, wie sie Slit einen aufmerksam macht auf sich. Tut redlich, was sie kann, um sich mitzuteilen. Die Tür da vorn Slit auch. Knirscht, kreischt. Will gern geschlossen sein. So spricht ein jedes Ding auf seine Weise. Slit. Namhafter Kirchenmann, gelegentlicher Mitarbeiter. Der Faktor reichte den Bürstenzug jäh zurück. Moment, wo ist der Brief des Erzbischofs? Er soll auch im Telegraph kommen. Wo ist, wie heißt er doch? Er blickte um sich in die Runde seiner lauten, antwortlosen Maschinen. Monks, Sir? Ah ja, wo ist Monks? Monks! Mr. Bloom nahm seinen Ausschnitt vom Tisch. Zeit zu verschwinden. Also dann werde ich mir die Vorlage besorgen, Mr. Nanetti. Und Sie geben ihr einen guten Platz da. Das weiß ich. Monks! Hier, Sir! Auf 3 Monate erneuern. Dazu muss ich mir erst wieder den Mund fusselig reden. Versuch's immerhin mal. Den August besonders schmackhaft machen. Ah, gute Idee. Monat der Pferdeschau. Balls Bridge. Touristen von drüben deswegen. Eine Tageule. Old Monks, die Tageule. Setzer für neuestes Form. Verrücktes Zeug, was dem so alles durch die Finger gegangen sein muss im Lauf der Zeit. Nachrufe, Kneipenreklame, Reden, Scheidungsprozesse. Ertrunken aufgefunden. Ist jetzt auch bald am Ende mit seinem Latein. Nüchterner, ernster Mann mit ganz schön was auf der Sparkasse, würde ich sagen. Frau, gute Köchin und Wäscherin. Tochter im Wohnzimmer an der Maschine. Fade Liese. Nicht gut Kirschen essen mit. Und da nun das Passafest nahte. Er blieb stehen, um einem Setzer zuzuschauen, der gewandt die Lettern reihte. Liest's zuerst rückwärts. Mordsfix macht er das. Muss ziemliche Übung erfordern. Mangit Kirtab. Der arme Papa mit seinem Haggadah-Buch, wie er mir immer rückwärts vorlas mit dem Finger. Pessach. Nächstes Jahr in Jerusalem. Ach, herrje, herrje. Der ganze endlose Zimt, von der uns führete aus Ägypten Land und in das Haus der Knechtschaft. Halleluja. Shemma Yisrael Adonai Elohenu. Nee, das ist das andere. Dann die 12 Brüder, Jakobs Söhne. Und dann das Lamm und die Katze und der Hund und der Stecken und das Wasser und der Metzger. Und dann der Engel des Todes, der den Metzger schlägt und dieser schlägt den Ochs und der Hund schlägt die Katze. Klingt ein bisschen albern alles, bis man sich's mal genauer ansieht. Soll Gerechtigkeit bedeuten, aber heißt bloß, dass alles sich frisst. Immer einer den anderen. So ist das Leben eben, letzten Endes. Also wie fix ihm das von der Hand geht da? Übung macht den Meister. Ist er direkt, als sehe er mit den Fingern. Mr. Bloom ging weiter, hinaus aus den rasselnden Geräuschen und durch die Galerie zum Treppenabsatz vor. Also was? Soll ich nun den ganzen Weg da raus mit der elektrischen fahren und ihn dann womöglich nicht antreffen? Lieber doch erst telefonieren. Die Nummer? Dieselbe wie Citrons Haus. 28. 28 und 2x4. Nur einmal noch. Die bewusste Seife. Er ging die Haustreppe hinunter. Wer zum Teufel hat hier bloß die ganzen Wände so vollgeschmiert? Anscheinend Streichhölzer drauf angerissen. Sieht ja aus, als hätten sie es um die Wette getan. Schwerer, fettiger Mief überall in diesen Betrieben. Lauwarmer Leim bei Tom nebenan, als ich dort war. Er zog sein Taschentuch, um sich die Nase zu betupfen. Zitrone, Limone? Ah, die Seife, richtig, die habe ich ja dahingesteckt. Verliere sie noch aus der Tasche. Das Taschentuch zurücksteckend, nahm er die Seife heraus und verstaute sie neu, knöpfte sie ein in die Gesäßtasche seiner Hose. Was für ein Parfüm benutzt eine Frau? Ich könnte immer noch heimgehen. Die Trambahn, hab eben irgendwas vergessen. Bloß einen Blick noch vorm Anziehen. Nein, hier. Nein. Eine plötzliche, grelle Lache drang aus dem Büro des Evening Telegraph. Weiß schon, wer das ist. Was ist los? Ich husch mal eine Minute rein, um zu telefonieren. Ned Lambert ist's. Leise trat er ein. Erin, grüne Gemme der Silbernen See. Professor McHugh murmelte leise und biskuitvoll gegen die staubige Fensterscheibe. Mr. Daedalus starrte von der leeren Feuerstelle in Ned Lamberts juchzendes Gesicht. Da klingt das Geld im Kasten. Ned Lambert, am Tisch sitzend, las weiter. Und abermals, merkt auf, das murmelnde Bächlein, wie es sich windet, wie es babbelt und schwatzt auf seinem Weg, umfächelt vom sanftesten Zephyr. Und ob es schon kämpfen muss, mit steinernen Hindernissen, erreicht's doch die brausenden Wasser von Neptuns blauem Gebiet, hin an gar moosigen Ufern, vom Sonnenlicht herrlich umspielt oder tief in den Schatten, die auf den sinnenden Busen ihm wirft das rauschige Blattwerk der Riesen des ragenden Walds. Na? Wie schmeckt dir das, Simon? Da geht man in die Knie, was? Oh, Scheiße mit Zwiebeln. Ned Lambert schlug lachend die Zeitung auf die Knie. Der sinnende Busen, das arschige Blattwerk. Oh, Junge, Junge. Und Xenophon blickte auf Marathon, sagte Mr. Daedalus, wieder auf die Feuerstelle blickend und zum Fenster, und Marathon blickte aufs Meer. Oh, nun aber Schluss! Professor McHugh schrie vom Fenster. Ich will kein Wort mehr hören von dem Zeug. Er verzehrte das Wasserbiskuit-Hörnchen, an dem er geknabbert hatte, und schickte sich hungrig an, auch das Biskuit in seiner anderen Hand zu beknabbern. Grässlich geschwollenes Zeug. Aufgeblasene Säcke. Ned Lambert macht heute blau, wie ich sehe. So eine Beerdigung bringt einem ja auch den ganzen Tag durcheinander. Einflussreicher Mann, heißt es. Der alte Chatterton, der Vizekanzler, ist sein Groß- oder Urgroßonkel. Nah an die 90, heißt es. Der Leitartikel auf seinen Tod ist vielleicht schon längst geschrieben inzwischen. Lebt aber immer noch, ihn zum Trotz. Der da geht womöglich noch vor ihm ab. Johnny, mach Platz für deinen Onkel. Der sehr ehrenwerte Hedges R. Chatterton. Schreibt ihm sicher ein hübsches, krakeliges Schecklein aus an jedem Monatsersten oder auch zwei. Die große Bescherung dann, wenn er abschrammt. Halleluja. Was ist denn das eigentlich? Fragte Mr. Bloom. Ein kürzlich entdecktes Fragment von Cicero. Professor McHugh in pompösem Ton. Unser lieblich Vaterland. Kurz, aber treffend. Wessen Vaterland? Fragte Mr. Bloom einfältig. Höchst berechtigte Frage. Der Professor kauend zwischen zwei Bissen. Mit dem Ton auf wessen? Dan Dawsons Vaterland, sagte Mr. Daedalus. Ist das seine Rede von gestern Abend? Ned Lambert nickte. Aber hört euch erst mal dies hier an. Der Türknauf traf Mr. Bloom ins Kreuz, als die Tür aufgestoßen wurde. Entschuldigung, sagte J.J. O'Molloy und trat ein. Mr. Bloom wich behend zur Seite. Oh, ich habe mich zu entschuldigen. Entschuldigung. Guten Tag, Jack. Nur immer herein. Wie geht's so, Daedalus? Guten Tag. Danke. Und, selber? J.J. O'Molloy schüttelte den Kopf. Traurig. Einer der cleversten Burschen unter den jüngeren Anwälten, das war er früher. Und jetzt kümmert und siecht er dahin, der arme Kerl. Dieses hektische Rot, das ist das Todesurteil für einen Menschen. Steht auf des Messers Schneide bei ihm. Was wohl heute in der Luft liegt, möchte ich wissen. Geldsorgen. Oder aber, wenn wir nur die gedrängten Bergesgipfel erklimmen. Sie schauen blendend aus. Kann man den Chefredakteur irgendwo sehen? J.J. O'Molloy nach der inneren Tür hinüberblickend. Sogar sehr. Sehen und auch hören. Er ist mit Lanahan in seinem Heiligtum. J.J. O'Molloy schlenderte zu dem schrägen Tischpult hinüber und begann, die rosa Seiten des Aktenhefters zurückzublättern. Praxis geht immer schlechter. Typischer Fall von hat nicht sollen sein. Resignation, Spiel, Ehrenschulden, erntet Sturm. Dabei haben ihm Dee und T. Fitzgerald doch immer gute Honorare gezahlt. Ihre Perücken, bloß um ihre grauen Zellen auch sichtbar zu zeigen, haben sozusagen ihr Hirn auf der Zunge, nee, auf dem Kopf, wie die Statue in Glasnevin. Glaube, er macht irgendwas Literarisches für den Express, mit Gabriel Conroy zusammen. Sehr belesener Mensch. Miles Crawford hat beim Independent angefangen. Komisch, was diese Zeitungsmenschen wimmelig werden, wenn sie irgendwo eine neue Vakanz wittern. Die reinsten Wetterhähne. Heiß und kalt im selben Atemzug. Man weiß nie so recht, woran man ist. Eine Story ist gut, bis man die nächste hört. Gehen wer weiß wie aufeinander los in den Zeitungen. Und auf einmal ist dann alles wie weggeblasen. Sind wieder dicke Freund miteinander im nächsten Augenblick. Hört euch um Gottes Willen das hier noch an. Oder aber, wenn wir nur die gedrängten Bergesgipfel erklimmen. So ein Bombast! Der Professor unterbrach unwirsch. Genug von diesem aufgeblasenen Windbeutel. Beim heiligen und ewigen Gott. Ja? Und dafür nimmt er noch was? Das Maul soll er sich lieber waschen, sagte Mr. Daedalus. Aber das ist gut. Gleichsam im unvergleichlichen Panorama von Irlands Album, das trotz der hochgerühmten Urbilder in anderen preiswürdigen Gefilden bezüglich seiner Schönheit einzig dasteht. Mit seinen schattigen Hainen, seinen schwellenden Ebenen und seinem saftigen Weideland aus frühlingsjungem Grün, getaucht in das transzendente, transluzente Leuchten unseres milden, geheimnisvollen, irischen Zwielichts. Sein heimatliches Dorisch. Der Mond. Er hat Hamlet vergessen. Ah, ja, Hamlet, das ist gut, das ist gut. Welches weit und breit die Aussicht verschleiert und Harren, das des Mondes leuchtendes Rund erstrahlt, um seinen Silberschimmer ringsum auszugießen. Schrie Mr. Daedalus, sich in einem hoffnungslosen Stöhnen Luft machend. Oh, Scheiße mit Zwiebeln, das reicht nur wirklich nett. Dafür ist das Leben zu kurz. Er nahm seine Zylinder ab, plusterte ungeduldig den buschigen Schnurrbart auf und kämmte sich mit dem Fingerrechen das Haar. Ned Lambert warf die Zeitung beiseite, vor Vergnügen glucksend. Einen Augenblick später brach ein heiseres Lachgebell über Professor McHughs unrasiertes, schwarzbebrilltes Gesicht. Klitschkopf! Da. Die Innentür wurde heftig geöffnet und ein scharlachendes Schnabelgesicht, beschopft mit einem Kamm federigen Haars, platzte herein. Die kühnen blauen Augen starrten in die Runde. Was ist denn hier los? Ah, da kommt er ja, unser nachgemachter Landjunker höchst selbst. Halt die Klappe, du verdammter alter Pauker. Komm, Ned, sagte Mr. Daedalus und setzte seinen Hut auf. Darauf muss ich einen trinken. Trinken? Vor der Messe wird nichts ausgeschenkt. Auch recht. Komm schon, Ned. Ned Lambert rutschte vom Tisch. Des Chefredakteurs blaue Augen schweiften zu Mr. Blooms Gesicht hinüber, das von einem Lächeln verschattet war. Gehen Sie mit uns, Miles? Fragte Ned Lambert. Erinnerung an denkwürdige Schlachten. Die Northcock Miliz. Wir haben jedes Mal gewonnen. Northcock und die spanischen Offiziere. Wo war das denn, Miles? Ned Lambert mit einem überlegenden Blick auf seine Stiefelspitzen. In Ohio! Ganz richtig, weiß Gott. Ned Lambert stimmte bei. Im Hinausgehen flüsterte er J.J. O'Molloy zu, beginnender Dachschaden. Ein trauriger Fall. Der Chefredakteur krähte in höchstem Diskant aus seinem emporgereckten, scharlachroten Gesicht. Mein Ohio! Ein perfekter Kritikus, sagte Professor McHugh. Lang, kurz, lang. Du Eolsharfe. Er zog eine Rolle Zahnseide aus seiner Westentasche, riss einen Faden ab und ließ ihn geschickt zwischen zwei und zweien seiner widerklingenden, ungeputzten Zähne sirren. Bing, bang, bang, bang. Mr. Bloom sah, dass die Luft rein war und ging auf die Innentür zu. Bloß einen Augenblick, Mr. Crawford. Ich will nur rasch wegen einer Annonce telefonieren. Er ging hinein. Was ist mit dem Leitartikel heute Abend? Professor McHugh fragte, indem er auf den Chefredakteur zuging und ihm eine feste Hand auf die Schulter legte. Das geht in Ordnung. Bloß keine Bange. Hallo, Jack. Guten Tag, Miles. Also, das geht wirklich in Ordnung. J.J. Omoloi ließ die Seiten, die er hielt, lasch in den Hefter zurückschlappen. Ist der Kanadaschwindel nun heute dran? Drinnen schwirrte das Telefon. 28. Nein, 20. Und 2x4. Ja. Setzt auf den Sieger! Lenehan kam mit Fahnen der Sportseite aus dem inneren Büro. Wer will einen todsicheren Tipp für den Goldpokal? Er schmiss die Fahnen auf den Tisch. O'Madden auf Zepter. Schreie von barfüßigen Zeitungsjungen in der Halle kamen jäh näher und die Tür wurde aufgestoßen. Psst! Ruhe! Ich höre Fistrat. Professor McHugh schritt durch das Zimmer und packte den sich duckenden Schlingel beim Kragen, während die anderen aus der Halle und die Treppe hinunter davonstoben. Die Fahnen raschelten im Luftzug auf, segelten sanft durch die Luft, ein blaues Gekritzel und gingen unter dem Tisch zu Boden. Ich bin's nicht gewesen, Sir. Es war der Große und er hat mich geschubst, Sir. Raus mit dem Lümmel und die Tür zu! Ist ja der reinste Typhoon. Lenehan begann, die Fahnen vom Boden aufzuklauben, grunzend, als er sich zweimal bücken musste. Er zeigte auf zwei Gesichter, die um die Ecke des Türrahmens hereinlinsten. Wir haben bloß auf das Extrablatt für die Rennen gewartet, Sir. Es war Pat Farrell, Sir. Der hat ihn geschubst. Der da, Sir. Der da hat mich geschubst. Der war's. Raus mit dir. Er drängte die Jungen hinaus und schlug die Tür zu. J.J. O'Molloy blätterte raschelnd den Hefter durch, murmelnd, suchend. Fortsetzung Seite 6, Spalte 4. Ja, hier der Evening Telegraph. Mr. Bloom telefonierte aus dem inneren Büro. Ist der Chef? Ja, der Telegraph. Wohin? Aha, und auf welcher Auktion? Aha, ich verstehe. Gut, ich werde ihn schon finden. Eine Kollision findet statt. Das Telefon schwirrte erneut, als er einhängte. Er kam mit Werf ins Vorzimmer zurück und prallte gegen Lenehan, der sich gerade mit dem zweiten Fahnenabzug hochgequält hatte. Pardon, Monsieur, sagte Lenehan, hielt ihn einen Augenblick gepackt und schnitt eine Grimasse. Meine Schuld. Haben Sie sich wehgetan? Ich bin in Eile. Das Knie! Er zog ein komisches Gesicht und winselte, sich das Knie reibend. Ich habe eben schon einen ganzen Haufen Anni Domini auf dem Buckel. Tut mir leid. Mr. Bloom ging zur Tür und blieb dort sie offenhaltend stehen. J.J. O'Molloy schlappte die schweren Seiten um. Aus der kahlen Halle drang das Echo zweier schriller Stimmen. Es kam von den Zeitungsjungen, die auf den Treppenstufen hockten. Ich laufe nur rasch mal rüber zum Bachelor's Walk, wegen dieser Annonce von Keys. Möchte sie doch unter Dach und Fach bringen. Man hat mir gesagt, er ist drüben, bei Dillon. Er blickte ihnen einen Augenblick lang unschlüssig in die Gesichter. Der Chefredakteur, der am Kaminsims lehnte und den Kopf in die Hand gestützt hatte, streckte plötzlich ausladend einen Arm aus. Hebe dich von dannen! Die Welt liegt vor dir. Bin im Nu zurück. J.J. O'Molloy nahm Lenehan die Fahnen aus der Hand und las sie, sanft sie auseinanderblasend, ohne Kommentar. Diese Annonce, die wird er wohl kriegen. Professor McHugh starrte durch seine schwarz gefassten Brillengläser über die Kreuzblende hinaus. Also, nun sehe sich einer das an, wie die jungen Lümmel hinter ihm her sind. Zeigen Sie wo. Ein Straßenkortege. Beide lächelten über die Kreuzblende hinunter auf die Rotte der tollenden Zeitungsjungen in Mr. Blooms Kielwasser, von denen der letzte weiß im Wind einen Spottdrachen zickzackte mit Schweif aus weißen Schleifen. Nun sehen Sie sich an, wie der junge Rotzbengel dahinter ihm herwetzt. Ha! Die lachen sich tot. Oh, du meine seitenstichlige Kicherrippe. Ha! Wie er abhaut mit seinen Plattfüßen und diesem Gang. Lüffelkähne sind nicht gegen dem seine Latschen. Als wollte er Lerchen beschleichen. Er begann auf schlurfenden Füßen quer durch den Raum die flotte Karikatur einer Mazurka zu tanzen, vorbei am Kamin und hinüber zu J.J. O'Molloy, der die Fahnen in seine empfangenden Hände legte. »Was ist denn das?« sagte Miles Crawford mit plötzlichem Ruck. »Wo sind die beiden anderen hin?« »Wer denn?« »Ach, die sind rüber zum Oval, einen heben. Paddy Hooper ist dort mit Jack Hall, sind gestern Abend angekommen.« »Dann aber los! Wo ist mein Hut?« Er schoss mit einem Ruck in das hintere Büro, den Schlitz seiner Jacke teilend und nach den klirrenden Schlüsseln in seiner Gesäßtasche greifend. Sie klirrten sodann in der Luft und gegen das Holz, als er seine Schreibtischschublade verschloss. »Der ist ja heute ganz schön aufgekratzt.« »Scheint so«, sagte J.J. O'Molloy, während er in murmelnder Nachdenklichkeit ein Zigarettenetui hervorzog. »Aber manchmal trügt der Schein. Wer hat die meisten Streichhölzer?« Das Friedenskalumet. J.J. O'Molloy bot dem Professor eine Zigarette an und nahm sich selber eine. Lenehan strich eilfertig ein Zündholz für sie an und gab ihren Zigaretten nacheinander Feuer. J.J. O'Molloy öffnete sein Etui abermals und bot es auch ihm. »Thank you«, sagte Lenehan und bediente sich. Der Chefredakteur kam aus dem inneren Büro, einen Strohhut windschief auf der Stirn. Er deklamierte im Sing-Sang-Ton, streng auf Professor McHugh zeigend. »Es waren Rang und Ruhm, die versuchten dich. Es war das Reich, das betörte dein Herz. Na, sie verdammter römischer Reichsunmittelbarer?« Er nahm sich eine Zigarette aus dem offenen Etui. Lenehan zündete sie ihm mit flinker Gefälligkeit an. »Silenzium für mein nagelneues Rätsel.« »Imperium Romanum«, sagte J.J. O'Molloy sanft. »Das klingt nobler als British oder Brixton. Das Wort erinnert einen irgendwie an Fett im Feuer.« Miles Crawford blies seinen ersten Zug heftig gegen die Decke. »Absolut richtig. Das Fett sind wir. Ihr und ich, wir sind das Fett im Feuer. Und wir haben nicht so viel Chancen wie ein Schneeball in der Hölle.« Die Größe, die Rom einst war. »Einen Moment mal«, sagte da Professor McHugh und hob zwei friedliche Tatzen. »Wir dürfen uns nicht von Worten fortreißen lassen, von bloßen Wortklängen. Wir denken an Rom, das Imperiale, Imperatorische, Imperative.« Er breitete aus bestoßenen und verschmutzten Hemdmanschetten pathetische Rednerarme aus und holte Luft. »Was war Ihre Kultur?« »Machtvoll, groß, das gebe ich zu, aber gemein. Kloaken, Siele. Die Juden in der Wildnis und auf den Bergesgipfeln sagten, hier ist Gutsein, lasst uns Jehova einen Altar bauen. Der Römer dagegen brachte, wie der Engländer, der in seine Fußstapfen tritt, jeder neuen Küste, auf die er den Fuß setzte, auf unsere Küste setzte er ihn nie, nur seine Kloakenbesessenheit, Er blickte in die Runde in seiner Toga und er sagte, hier ist gut sein, lasst uns ein Wasserklosett installieren. Was sie denn auch prompt taten, sagte Lenehan. Unsere alten Herren Urväter hatten, wie wir im ersten Kapitel der Guinness lesen, eine Vorliebe für alles, was in Strömen fließt. Sie waren die Gentlemen der Natur, murmelte J.J. O'Molloy. Aber wir haben auch das römische Recht. Und Pontius Pilatus ist sein Prophet. Kennt ihr die Geschichte vom Oberrichter Pallas? Es war beim Dinner der Königlichen Universität. Alles lief wie geschmiert. Erst mein Rätsel, sagte Lenehan. Seid ihr bereit? Mr. O'Madden Burke kam, hochgewachsen in völligem Grau aus Donegal-Tweed, vom Flur herein. Stephen Dedalus hinter ihm nahm den Hut ab beim Eintreten. Entrez, mes enfants! Ich eskortiere einen Bittsteller, sagte Mr. O'Madden Burke melodiös. Die Jugend besucht die Berüchtigkeit, geführt von der Erfahrung. Na, wie geht's denn so? Sagte der Chefredakteur und hielt eine Hand hin. Kommen Sie rein! Ihr alter Herr ist gerade gegangen. Silenzium! Welche Oper gleicht einer Eisenbahnlinie? Köpfchen senken, scharf nachdenken, genau überlegen und dann antworten. Stephen reichte die maschinegeschriebenen Blätter hinüber, wies auf Über- und Unterschrift. Wer? Fragte der Chefredakteur. Stückchen abgerissen. Mr. Garrett Deasy. Der alte Quengelpott. Wer hat denn das abgerissen? Hat er ganz plötzlich Dünnschiss gekriegt? Mit flammendem Segel. Aus Sturmes Schlund naht er. Ein Vampir. Mund meinem Mund. Guten Tag, Stephen. Der Professor kam herüber und lugte ihm über die Schulter. Maul und Klauen? Sie sind doch nicht etwa... Ochsenfreundlicher Bade. Aufruhr in bekanntem Restaurant. Guten Tag, Stephen. Guten Tag, Sir. Der Brief ist nicht von mir. Mr. Garrett Deasy bat mich ihn. Oh, den kenne ich. Und seine Frau desgleichen. Das grässlichste alte Reff, das Gott je erschaffen hat. Bei Jesus. Die hat die Maul- und Klauenseuche gehabt. Daran ist kein Zweifel. Der Abend damals, wie sie im Star and Garter dem Ober die Suppe ins Gesicht schmiss. Manometer. Durchs Weib kam die Sünde in die Welt. Um Helena, die entlaufene Frau des Menelaos, führten die Griechen 10 Jahre lang. O Rookie, Fürst von Prefni. Ist er Witwer? Ja, Strohwitwer, sagte Miles Crawford, mit den Augen über das Maschinenskript huschend. Die kaiserlichen Pferde, Habsburg, ein Ire hat ihm das Leben gerettet auf den Wellen von Wien. Vergesst das nicht, Maximilian Karl O'Donnell, Graf von Tyrconnell in Irland, hat jetzt noch seinen Erben rübergeschickt, um den König zum österreichischen Feldmarschall zu machen. Eines Tages wird dort noch Unheil, Wildgänse. Oh ja, jederzeit, vergesst das nicht. Der springende Punkt ist bloß, ob der da drüben das nicht vergessen hat, sagte J.J. O'Molloy und fingerte an einem Briefbeschwererhufeisen. Fürstenrettung ist ein undankbar Geschäft. Professor McHugh wandte sich ihm zu. Und wenn er es nun wirklich noch nicht hat? Ich will euch erzählen, wie das war, begann Miles Crawford. Einst, als es noch ungarisch. Verlorene Sache. Edler Marquis erwähnt. Erfolg bedeutet für uns den Tod von Intellekt und Fantasie. Wir sind immer der verlorenen Sache treu gewesen, sagte Professor McHugh. Den Erfolgreichen waren wir niemals treu. Wir dienen ihnen nur. Ich lehre Latein, die blökende Sprache. Ich spreche die Zunge einer Rasse, deren Mentalität in der Maxime gipfelt: Zeit ist Geld, Dominieren des Materiellen. Dominus! Lord, wo ist Geistigkeit, Lord Jesus, Lord Salisbury? Ein Sofa in einem West End Club. Aber das Griechische. Kyrie eleison. Kyrias. Leuchtendes Wort. Die Vokale, von denen der Semit und der Engländer keine Ahnung haben. Kyrie. Ein Lächeln des Lichts erhellte seine dunkel umrandeten Augen, lenkte seine langen Lippen. Das Griechische, sagte er noch einmal. Die Ausstrahlung des Intellekts. Ich sollte Griechisch dozieren, die Sprache des Geistes. Kyrie eleison. Die Klosett- und Kloakenmacher werden niemals Herren unseres Geistes sein. Wir sind treu Untertan der katholischen Ritterschaft Europas, die bei Trafalgar scheiterte, treu Untertan dem Reich des Geistes. Keinem Imperium, das mit den athenischen Flotten bei Aigos Potamoi unterging. Ja, ja, es ist untergegangen. Pyrrhus machte, irregeführt von einem Orakel, einen letzten Versuch, Griechenlands Glück wiederherzustellen, treu einer verlorenen Sache. Er trat von ihnen weg zum Fenster. Sie zogen in die Schlacht, sagte Mr. O'Maddenburg grau. Doch immer sind sie gefallen. Buhuhuhuhu, weinte Lanahan mit leisem Schnaufen. Durch einen Ziegelstein, den er in der zweiten Hälfte der Matinee verpasst kriegte. Armer, armer Pyrrhus. Armer Pyrrhus. Dann näherte er sich Stephens Ohr und flüsterte: Lanahans Limerick. Mac Hugh, der Gelehrsamkeit Licht, hat sich finster bebrillt das Gesicht. Doch er sieht ja sowieso meistens doppelt. Also wo sitzt der Witz hier? Seht ihr ihn? Ich nicht. Aus Trauer um Sallust, sagt Mulligan, dessen Mutter dreckig verreckt ist. Miles Crawford stopfte sich die Blätter in eine seiner Seitentaschen. Also, das geht in Ordnung. Ich lese den Rest dann später. Geht jedenfalls in Ordnung. Lanahan breitete protestierend die Hände aus. Aber mein Rätsel, sagte er. Also, welche Oper gleicht einer Eisenbahnlinie? Oper? Rückrätselte Mr. O'Maddenburgs Sphinxgesicht. Lanahan verkündete vergnügt, die Rose of Castile. Rose of Castile. Nicht kapiert? Rose of Castile. Na? Und? Er stieß Mr. O'Maddenburg sanft in die Milz. Super Witz, oder? Mr. O'Maddenburg sackte gekonnt auf seinen Regenschirm und markierte Atemnot. Rose of Castile. Oh, Hilfe! Ich fühle eine starke Schwäche. Lanahan stellte sich auf die Zehenspitzen und fächelte ihm geschwind mit den raschelnden Fahnen das Gesicht. Der Professor kam vom Fenster zurück, vorüber an den Aktenheftern, und fegte dabei mit der Hand über Stephens und Mr. O'Maddenburgs lose Schlipse. Paris, einst und jetzt, sagte er. Ihr seht aus wie die reinsten Kommunarden. Wie Kerls, die gerade die Bastille in die Luft gesprengt haben. Oder habt ihr beiden etwa den Generalgouverneur von Finnland erschossen? Ihr seht jedenfalls ganz so aus, als hättet ihr es getan. General Bobrikow. Sie können das. Der Chefredakteur legte Stephen eine nervöse Hand auf die Schulter. Ich möchte, dass Sie mal etwas für mich schreiben. Etwas Gepfeffertes. Sie können das. Ich sehe es in Ihrem Gesicht. Im Lexikon der Jugend steht... Seh es in deinem Gesicht, seh es in deinen Augen. Fauler, müßiger, kleiner Drückeberger. Die Maul- und Klauenseuche, großes Nationalistentreffen in Boris und Ossory. So ein Quatsch. Die Öffentlichkeit verarschen heißt das. Geben Sie ihn Pfeffer. Bringen Sie uns alle mit rein, verdammt und zugenäht. Vater, Sohn und Heiligen Geist, die ganze Blasmusik. Er will sie mit aller Gewalt zur Presse pressen. Der große Gallagher. Sie können das. Miles Crawford ballte emphatisch die Hand. Warten Sie mal. Wir werden Europa paralysieren. Wie Ignatius Gallagher immer sagte, als er noch in den Bummeljahren war und im Clarence den Billardmarkeur machte. Gallagher, das war ein Pressemann. Der schrieb eine Feder. Wissen Sie, wie er sich seinen Namen gemacht hat? Ich will es Ihnen erzählen. Das war das schneidigste Stück Journalismus, was es je gegeben hat. War damals, anno 81, am 16. Mai. Mord im Phoenix Park. Noch vor Ihrer Geburt, nehme ich an. Ich werde es Ihnen zeigen. Er schob sie beiseite und eilte zu den Aktenheftern. Hier sehen Sie, sagte er sich umwendend. Die New York World kabelte um einen Sonderbericht. Erinnert ihr euch noch an die Zeit? Professor McHugh nickte. Die New York World. Der Chefredakteur schob erregt seinen Strohhut zurück. Hier, wo die Sache stattfand. Tim Kelly oder Kavanaugh vielmehr, meine ich. Joe Brady und der ganze restliche Verein. Wo's Kindergott den Wagen fuhr, den ganzen Weg, seht ihr? Skin the Goat, sagte Mr. O'Meddenberg. Fitzharris. Fitzharris, der soll doch jetzt diese Kutscherkneipe haben, unten an der Budbridge. Hat mir Holohan erzählt. Kennen Sie Holohan? Passen Sie lieber hier auf, schrie Miles Crawford ärgerlich. Also, was machte Ignatius Gallagher? Ich werd's Ihnen erzählen. Genialer Einfall. Kabelte blitzschnell zurück. Haben Sie den Weekly Freeman vom 17. März? Gut. Sind Sie mitgekommen? Er warf die Seiten der Hefter vor sich her und fuhr dann mit dem Finger auf eine Stelle. Nehmen Sie Seite 4, sagen wir. Die Annonce für Bransoms Café. Haben Sie das? Gut. Das Telefon schwirrte. Eine ferne Stimme. Ich geh dran. B ist das Parktor, gut? Sein Finger sprang und fuhr zitternd von Punkt zu Punkt. T ist der vizeköniglicher Palast. C ist der Tatort. K, das Knockmaroon-Tor. Das schlaffe Fleisch seines Nackens schütterte wie Hahnenbart. Ein schlecht gestärktes Vorhemd schob sich in die Höhe und mit einer rohen Bewegung stopfte er es zurück in die Weste. Hallo, hier der Evening Telegraph. Hallo, wer ist dort? Ja. Ja. Ja. F bis P ist die Strecke, die Skin the Goat mit dem Wagen fuhr, um ein Alibi zu schaffen. Inchicore, Roundtown, Windy Arbor, Palmerston Park, Ranelagh, FABP. Haben Sie das? X ist Davies Kneipe an der Upper Leeson Street. Professor McHugh erschien in der inneren Tür. Blum ist am Apparat. Sagen Sie ihm, er soll sich aufhängen, fuhr ihn der Chefredakteur an. X ist Burks Kneipe. Sehen Sie? Schlau. Sehr. Schlau, sagte Lenehan. Sehr. Hat Ihnen alles brühwarm serviert, sagte Miles Crawford. Die ganze blutige Geschichte. Albtraum, aus dem du nie mehr erwachst. Ich hab's gesehen, ich war dabei. Dick Adams, der verdammt nochmal gutherzigste Kerl von ganz Cork, dem Gott der Herr jeden Lebensodem einblies. Und ich. Lenehan verbeugte sich vor einer Gestalt aus Luft und verkündete: Madam, I am Adam. And able was I ere I saw Elba. Geschichte. Das alte Weib aus der Princess Street war zuerst da. Großes Heulen und Zähneknirschen deswegen. Aus einer Annonce. Gregor Gray lieferte den Entwurf. Das brachte ihn auf die Beine. Dann wurde Tay-Pay von Paddy Hooper bearbeitet und Tay-Pay nahm ihn rüber zum Star. Jetzt sitzt er bei Blumenfeld, ganz dick drin. Das ist die Presse. Das ist Talent, Pyatt. Er war ihrer aller Väterchen. Der Vater des Horrorjournalismus, bekräftigte Lenehan. Ja, und der Schwager von Chris Callanan. Hallo? Hören Sie? Ja, ist noch hier. Kommen Sie doch selber rüber. Wo? Wo findet man heute noch so einen Pressemann, hä? Er warf die Seiten hin. Nein, danke, sagte Professor McHugh, das Zigarettenetui zur Seite winkend. Augenblick mal. Eins möchte ich doch sagen. Das schönste Beispiel oratorischer Kunst, das ich je vernahm, war eine Rede, die John F. Taylor vor der College Historical Society hielt. Richter Fitzgibbon, der jetzige Lord Oberrichter am Appellationsgericht, hatte gesprochen. Und das zur Debatte stehende Thema war ein Essay, neu für jene Tage, der für die Wiederbelebung der irischen Sprache eintrat. Sie kennen ja Gerald Fitzgibbon, also können Sie sich auch den Stil vorstellen, in dem er sich verbreitete. Weiter. Er schloss die langen, dünnen Lippen für einen Augenblick. Doch voll Eifer im Mittelpunkt zu stehen, hob er eine gespreizte Hand zur Brille und indem er mit zitterndem Daumen und Ringfinger leicht die schwarze Einfassung berührte, richtete er sie auf einen neuen Fokus ein. Impromptu. In prosaischem Ton wandte sich Professor McHugh an J.J. O'Molloy. Taylor war, müssen Sie wissen, von einem Krankenlager dorthin gekommen. Dass er seine Rede vorbereitet hatte, glaube ich nicht. Denn es war nicht einmal ein einziger Stenograf im Saal. Sein dunkles, hageres Gesicht war von einem zottigen Bart umwachsen. Er trug ein lockeres Halstuch und insgesamt sah er, obwohl er es nicht war, wie ein Sterbender aus. Als Fitzgibbons Rede geendet hatte, erhob sich John F. Taylor, um darauf zu antworten. Soweit ich sie noch zusammenbringe, waren seine Worte kurz die folgenden. Er hob entschlossen den Kopf. Seine Augen bedachten sich ein weiteres Mal. Geistloses Schalengetier schwamm in den großen Linsen hin und her, einen Ausweg suchend. Er begann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit großer Bewunderung habe ich den Worten gelauscht, welche soeben von meinem verehrten Herrn Kollegen an die Jugend Irlands gerichtet wurden. Es war mir dabei, als sei ich in ein Land versetzt worden, weit fern dem unseren, in eine Zeit weit fern von unserer Zeit, als stünde ich auf einmal im alten Ägypten und lauschte der Rede eines hohen Priesters jenes Landes, der zum noch jugendlichen Moses sprach. Seine Zuhörer hielten ihre Zigaretten in schwebender Ruhe, um zu lauschen. Und der Rauch stieg in fragilen Stängeln empor, die Blüten trieben mit seiner Rede. Es wirble Rauch empor. Jetzt kommen die noblen Worte, pass nur auf. Könntest du wohl selbst die Hand daran versuchen? Und es war mir, als hörte ich die Stimme jenes ägyptischen Hohenpriesters und klänge darin ein wohlgemuter Ton aus Überheblichkeit gleich wie Stolz. Ich hörte seine Worte und ihr Sinn, er ward mir offenbar. Von den Vätern. Es ward mir offenbar, dass gut sind jene Dinge, welche doch verderbt sind, welche, weder wenn sie vollkommen gut, noch ohne dass sie's wären, könnten verderbt werden. Ah, verflixt, das ist der heilige Augustin. Warum wollt ihr Juden nicht annehmen unsere Kultur, unsere Religion und unsere Sprache? Ihr seid ein Stamm von Hirten, von Nomaden, wir aber sind ein mächtig Volk. Ihr habt nicht Städte noch Reichtum, unsere Städte aber sind Bienenstöcke der Menschenart und unsere Galeeren, Triremen und Quadriremen, beladen mit aller Art Handelsgut, furchen die Wasser der bekannten Welt. Ihr seid nur eben aufgetaucht erst aus den Urzuständen des Lebens. Wir aber haben eine Literatur, eine Priesterschaft, eine äonenalte Geschichte und eine Verfassung. Der Nil. Kind, Mann, Bildnis. Am Nilufer knien die eingeborenen Weiber, Wiege aus Binsen. Ein Mann, geschmeidig im Kampf, steingehörnt, steinbebartet, Herz von Stein. Ihr betet zu einer finster unbekannten Lokalgottheit. Unsere Tempel jedoch, voll Majestät und Geheimnis, sind Wohnungen von Isis und Osiris, von Horus und Amon-Ra. Euer sind Leibeigenschaft, Grauen und Niedrigkeit, unser aber der Donner und die Meere. Israel ist schwach und wenig sind seiner Kinder. Ägypten aber ist ein Kriegsheer und schrecklich sind seine Waffen. Landstreicher und Tagelöhner nennt man euch. Bei unserem Namen aber erzittert die Welt. Ein stummes Hungerrülpsen zerriss seine Rede. Er hob die Stimme kühn darüber weg. Aber, meine Damen und Herren, hätte der jugendliche Moses dieser Lebensauffassung Gehör geschenkt und wäre er ihr gefolgt, hätte er das Haupt gebeugt und den Willen und seinen Geist vor dieser anmaßlichen Ermahnung, niemalen wäre er dem auserwählten Volke Führer geworden aus dem Hause der Knechtschaft, noch gefolgt der Wolkensäule bei Tag. Nie hätte er inmitten von Blitzen Zwiesprache gepflogen mit dem Ewigen auf Sinais Gipfel, noch wäre er herniedergekommen wieder, leuchtend auf seinem Angesicht das Licht der Inspiration und in den Armen die Gesetzestafeln, gemeißelt in der Sprache der Geächteten. Das ist Rhetorik. Er hielt inne und blickte sie an, die Stille genießend. Ominös. Für ihn. J.J. Omoloi sagte nicht ohne Bedauern, und doch starb er, ohne das gelobte Land betreten zu haben. Ein im Moment durchaus jählich eingetretenes, obschon aufgrund bereits länger dauernder Krankheit nicht ganz unexpektoriertes Ableben, sagte Lenehan. Und mit einer großen Zukunft hinter sich. Wieder hörte man den Trupp der Barfüße den Flur entlang preschen und die Treppe hinauftappen. Das ist Rhetorik. Des Tribunen Worte, geheult und zerflattert in alle vier Winde. Ein Volk, das Zuflucht fand in einer Stimme. Toter Schall. Akasha-Chronik von allem, was irgendwo, wo immer war. Liebet und lobet ihn, mich nimmermehr. Ich habe Geld. Gentlemen, als nächsten Punkt der Tagesordnung darf ich nunmehr vielleicht die Vertagung des Hauses anregen. So sei es denn. Dem Antrag wird hiermit nachdrücklich stattgegeben. Wer dafür ist, hebt die Hand, verkündete Lenehan. Irgendwelche Gegenstimmen? Ich erkläre ihn für durchgekommen. In welche spezielle Schnapsdestille soll's gehen? Mein ausschlaggebendes Votum lautet Moonies. Miles Crawford ging voraus, dabei mahnend. Wir wollen uns jedoch standhaft weigern, etwelchen starken Messern zuzusprechen, nicht wahr? Ach, wo sind denn bloß die vermaledeiten Schlüssel? Er fummelte in seiner Tasche und zog das zerknitterte Typoskript hervor. Maul und Klauen, ich weiß, das geht in Ordnung. Nehmen wir rein. Wo sind denn bloß die Dinger? Geht in Ordnung. Er stopfte die Blätter zurück und ging in das innere Büro. Lasset uns hoffen. J.J. Omoloi, im Begriff ihm zu folgen, sagte ruhig zu Steven, ich hoffe, Sie erleben den Abdruck noch. Miles, einen Moment. Er ging in das innere Büro und schloss die Tür hinter sich. Kommen Sie, Steven, sagte der Professor. Das ist fein, was? Es hat etwas von prophetischer Vision an sich. Fuit Ilium, die Zerstörung des windigen Troja. Königreiche dieser Welt, die Herren des Mittelmeers, sind heute verlachen. Der erste Zeitungsjunge kam die Treppe heruntergeklappert, ihnen dicht auf den Fersen und fegte auf die Straße hinaus. Rennbericht, Extrablatt. Extrablatt, Rennbericht, Extrablatt. Dublin, ich habe noch viel, viel zu lernen. Sie wandten sich nach links, gingen die Abbey Street entlang. Auch ich habe eine Vision. Ah ja, sagte der Professor, während er allerlei Hopser machte, um in Gleichschritt zu kommen. Crawford folgt gleich nach. Ein weiterer Zeitungsjunge schoss an ihnen vorüber, im Jagen gellend. Rennbericht! Extrablatt! Extrablatt! Rennbericht! Lieb, dreckig, Dublin. Dubliner. Zwei Dubliner Vestalinnen, ältlich und fromm, haben 50 und 53 Jahre in der Fumbelly's Lane gewohnt. Wo ist die denn? Die geht von der Blackblitz ab. Feuchtige Nacht. Rüche von Hungermief dicht an der Mauer. Das Gesicht glimmleuchtender Talg unter dem Barchenschal. Rasende Herzen, Akasha-Chronik. Schneller, satt. Los doch, wag's, es werde leben. Ja, und da wollen Sie nun Dublin einmal oben von der Nelson-Säule aussehen, sagte Stephen. Sie sparen sich 3 Schilling 10 in einer roten, blechernen Briefkastensparbüchse zusammen. Die 3 Pennystücke und 1 Sixpence schütteln Sie heraus und die Pennys werden mit einer Messerklinge hervorgelockt. 2, 3 in Silber und 1, 7 in Kupfer. Nun legen Sie Ihre besten Kleider und Hauben an und nehmen Ihre Regenschirme, denn es könnte ja unterwegs anfangen zu regnen. Kluge Jungfrauen, sagte Professor McHugh. Aus dem Leben gegriffen. Sie kaufen nun für 1,4 Schweinesülze und 4 Scheiben Fladenbrot in der nordstädtischen Speisewirtschaft Marlborough Street bei Inhaberin Miss Kate Collins. Sie erstehen 24 reife Pflaumen bei einem Mädchen am Fuß der Nelson-Säule, um damit den Durst nach der Schweinesülze zu stillen. Sie geben dem Herrn am Drehkreuz 2, 3 Pennystücke und beginnen langsam die Wendeltreppe hinaufzuwatscheln, stöhnend, einander ermutigend, ängstlich im Dunkeln, schnaufend, einer die andere fragend, hast du auch die Sülze? Gottlobend und die heilige Jungfrau drohend wieder herunterzugehen, vorsichtig durch die Luftschlitze spähend. Ehre sei Gott, sie hatten ja keine Ahnung gehabt, dass es derart hoch war. Eine Antithese, sagte der Professor 2-mal nickend. Vestalische Jungfrauen, ich sehe sie vor mir. Was mag nur wieder unseren Freund aufhalten? Er wandte sich um. Ihnen unmittelbar auf den Fersen erschien Miles Crawford auf der Treppe, den Hut wie eine Aureole über dem scharlachroten Gesicht im Gespräch mit J.J. O'Molloy. Kommen Sie schon! Professor McHugh schrie, mit dem Arm winkend. Er setzte sich wieder in Bewegung, um an Stephens Seite weiterzugehen. Rückkehr, Blooms. Ja, ich sehe Sie vor mir. Mr. Bloom, völlig außer Atem, nahe den Büros des Irish Catholic und des Dublin Penny Journal, in einen Strudel wilder Zeitungsjungen geraten. Mr. Crawford, einen Moment. Ja, was ist denn? Es ist bloß wegen der Annonce. Miles Crawford blieb einen Schritt zurück. Ein Zeitungsjunge schrie Mr. Bloom ins Gesicht, Tragödie in Rathmines, Kind von einem Blaseball gebissen. Interview mit dem Chefredakteur. Ich habe gerade mit Mr. Keys gesprochen. Mr. Bloom, indem er sich mit kräftigen Knüffen zur Treppe vorarbeitete, schnaufend und den Ausschnitt aus der Tasche zog. Er will auf 2 Monate erneuern, sagt er. Dann wartet er erstmal ab. Aber er möchte auch einen kleinen Artikel im Telegraph, in der rosa Samstagsausgabe. Und er will die Sache, wenn es noch nicht zu spät dafür ist, wie ich Stadtrat Nanetti schon gesagt habe, so wie im Kilkenny People. Das kann ich in der Nationalbibliothek einsehen. Haus der Schlüssel, verstehen Sie? Er heißt doch Keys. Ein Wortspiel mit seinem Namen. Aber dass er erneuern will, da hat er schon praktisch versprochen. Er möchte nur einen kleinen Aufreißer dazu. Was soll ich ihm sagen, Mr. Crawford? L-M-I-A. Ach, richten Sie ihm doch aus, er kann mich im Arsch lecken. Miles Crawford, indem er, um seinen Worten Nachdruck zu geben, den Arm ausstreckte. Und das sagen Sie ihm bitte stallfrisch, ja? Ja. Ein bisschen nervös. Pass auf, dass es kein Unwetter gibt. Alle unterwegs zu einem Rundzug durch die Gemeinde, Arm in Arm. Lenehans Yachtkappe da drüben auf Schnorrtour. Die üblichen windigen Redensarten. Möchte wohl wissen, ob dieser junge Daedalus da die treibende Kraft ist. Hat ein gutes Paar Stiefel an heute. Letztes Mal, wie ich ihn sah, guckten ihm die Fersen raus. Ist irgendwo durch Schmodder gegangen. Sorgloser Bursche. Was hat der bloß in Irishtown gemacht? Nun, wenn ich die Vorlage bekomme, denke ich doch, dass die Sache einen kurzen Werbeartikel wert ist. Ich glaube bestimmt, dass er uns den Auftrag gibt. Ich werde ihm sagen, L-M-I-M-K-I-A. Er kann mich in meinem königlich-irischen Arsch lecken. Jederzeit und wo es ihm passt. Sagen Sie ihm das. Während Mr. Bloom noch da stand, den delikaten Punkt erwägend und eben im Begriff zu lächeln, schritt er ruckig weiter. Geld auftreiben. Nulla bona, Jack, sagte er, die Hand zum Kinn hebend. Mir steht das Wasser bis hier. Ich bin selber völlig pleite. Erst letzte Woche nach habe ich mir die Hacken abgelaufen nach einem Burschen, der mir einen Wechsel gegenzeichnen würde. Sie müssen den guten Willen für die Tat nehmen. Es tut mir leid, Jack. Von anderthalb Herzen gern, wenn ich das Geld nur irgendwie auftreiben könnte. J.J. O'Molloy zog ein langes Gesicht und ging schweigend weiter. Sie holten die anderen ein und gingen Seite an Seite. Und wie sie dann die Schweinesülze und das Brot gegessen und sich die sämtlichen 20 Finger abgewischt haben an dem Papier, wo das Brot drin eingewickelt war, treten sie näher an das Geländer. Das ist was für Sie, sagte der Professor erklärend zu Miles Crawford. Ja, zwei alte Dublinerinnen oben auf der Nelson-Säule. Meine Güte, so eine Säule, sagte Watschelente Nummer 1. Das ist mal was Neues. Das ist druckreif. Wenn der Hund mit der Wurst über den Eckstein springt. Zwei olle Zicken, was? Haben aber Bange? Die Säule könnte umstürzen, fuhr Stephen fort. Sie sehen die Dächer und geraten in Streit darüber, wo die verschiedenen Kirchen liegen. Rathmines Blauer Dom, Adam and Eve, St. Lawrence O'Toole. Aber es macht sie ganz schwindelig, da hinunter zu sehen. Und so heben sie die Röcke. Diese leicht überkandidelten Weiber. Halt! Alle Ruder still, sagte Miles Crawford. Keine dichterischen Freiheiten, bitte. Wir sind hier in der Erzdiözese. Und lassen sich auf ihren gestreiften Unterröcken nieder und stieren hinauf zur Statue des einhänkligen Ehebrechers. Einhänkliger Ehebrecher, schrie der Professor. Das gefällt mir. Ich sehe die Idee. Ich sehe, was Sie meinen. Damen beschenken Dubliner Spießer mit Tempopillen. Ein wahrer Meteoritenhagel. Soll man das denken? Davon kriegen Sie einen steifen Hals, sagte Stephen. Und sie sind zu müde, um noch weiter hinaufzublicken oder hinunter oder zu reden. Da stellen sie die Tüte Pflaumen zwischen sich und verzehren die Pflaumen daraus eine nach der anderen, wischen sich mit den Taschentüchern den Pflaumensaft ab, der ihnen aus den Mäulern tröpfelt, und spucken die Pflaumensteine gelassen hinaus durch das Geländer. Fertig? Na ja, solange sie nichts Schlimmeres machen. Sophist versetzt hochmütige Helena Nasenstüber. Spartaner knirschen mit Backzähnen. Ithaka wählen Penn zur Favoritin. Sie erinnern mich an Antisthenes, sagte Professor McHugh, einen Schüler des Sophisten Gorgias. Es heißt von ihm, kein Mensch hätte sagen können, gegen wen er eigentlich bitterer gewesen sei, gegen andere oder gegen sich selbst. Er war der Sohn eines Adligen und einer Magd. Und er hat ein Buch geschrieben, in dem er die Palme der Schönheit der Argiverin Helena aberkannte und der armen Penelope reichte. Arme Penelope. Penelope Rich. Sie schickten sich an, die O'Connell Street zu überqueren. Hallo? Zentrale? An verschiedenen Stellen der 8 Linien standen Trambahnwagen mit reglosen Stromnehmerstangen auf ihren Gleisen, bestimmt nach oder von Rathmines, Rathfarnham, Black Rock, Kingston und Dalkey, Sandymount Green, Ringsend und Sandymount Tower, Donnybrook, Palmerston Park und Upper Rathmines, alle still, durch Kurzschluss lahmgelegt. Lohnkutschen, Droschken, Lieferwagen, Paketpostwagen, private Brooms, Fuhrwagen mit Selterswasser, voll von rasselnden Flaschenkisten, rasselten, rollten, Pferd gezogen, rasch vorbei. Wie und insgleichen wo? Aber wie wollen Sie es nennen? fragte Miles Crawford. Wo haben die beiden die Pflaumen her? Virgilisch, sagt Pädagoge. Studiker stimmt für alten Moses. Nennen Sie es... Warten Sie mal, sagte der Professor und öffnete weit die langen Lippen, um nachzudenken. Nennen Sie es... Lassen Sie mich überlegen. Nennen Sie es Deus nobis hec ocia fecit. Nein, sagte Steven. Ich nenne es ein Blick von Pisca nach Palästina oder das Gleichnis von den Pflaumen. Ah, ich verstehe. Professor McHugh lachte schallend. Ich verstehe, wiederholte er mit neuem Vergnügen. Moses und das gelobte Land, auf die Idee haben wir ihn gebracht. Horatio ist Leitstern an diesem schönen Junitag. J.J. O'Molloy warf einen müden Seitenblick auf die Statue und bewahrte sein Schweigen. Ich verstehe. Der Professor blieb auf der Sir John Gray Verkehrsinsel stehen und spähte zu Nelson hinauf durch das Netzwerk seines schiefen Lächelns. Verringerte Finger erweisen sich als zu prickelnd für fröhliche alte Frauenzimmer. Anne popelt, Flo pupt, doch kann man's verübeln? Einhänkliger Ehebrecher. Das reizt mich, muss ich sagen. Hat die beiden Alten auch gereizt, sagte Miles Crawford, wenn des allmächtigen Gottes Wahrheit an den Tag käme. Ulysses. Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 7. Aiolos. Mit Manfred Zapatka als Erzähler sowie Dietmar Bär als Leopold Blum und vielen anderen. Ton Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.